This is the Sunday Eve Show with Rick Collaire. There are waves up in the diamond sky, stronger than you and I. Welcome to the 17th edition of the Sunday Eve Show, today with many, many guests in the show. The Barrier Reef. If you do not know what I'm speaking about, yeah, listen to the show. You will get the new Get Lost 5 compilation mixed by Acid Pauly. Pauly introduced 3 tracks out of this masterpiece. Then we have a big special about 27 years of K7. Yeah, 6 tracks, 6 exclusive, maybe exclusive, introduced by the director of press and media, Stephen Bowles. Yeah, then we have No Regular Play in the show, introducing a new album, Endangered Species. And last but not least, Freude am Tanzen, the label from Jena in Germany, is also in the show, introducing their work. I spoke with Douglas Creed. Yeah, amazing things. Stay tuned. I'm Rick Collaire, your host this evening. Of well-insulated dignitaries, all screaming of the memory of a human love for anything or anyone. Look at the birds, look at the bees, madame, it's all the same to me. Look at the girls, look at the gold, gathered, beaten, bought and sold. One man's innocence is another's chance. What were you thinking of? What were you thinking of? Now please let me boil it down to this, my son. This party's getting wet, but it ain't over yet. So what is it gonna be? What is it gonna be? What is it gonna be? Just let the waves cover the coastal plain. The fear and the guilt and the pain. And the trace of honeybee jealousy. Of well-insulated bigotry. If you don't agree, you better get back inside your cave. 'Cause we're all dancing with the waves. Hi, this is Joseph, and you're listening to the Incredible Sunday Eve Show with Rick Collaire. Hier ist Acid Pauli und ihr hört die Sunday Eve Show. Viel Spaß! Das nächste Stück, das wir hören, ist, habe ich eigens für die Compilation gemacht. Das ist eins von zwei wirklich neuen Tracks von mir. Die anderen sind alles eher Edits. Und zu diesem Stück gibt es zu sagen, dass es eigentlich diesen ominösen Mittelteil mit der zweiten CD verbindet. Und zwar dadurch, dass in dem Break von dem Track ist einfach der Sprung vom Mittelteil auf die zweite CD. Wenn man das jetzt gleich hört, dann checkt man das auch, weil es kommt so eine Stimme, die ist von einem israelischen Violinisten, der nennt sich Ivri Giltis, ist ein ganz bekannter, schon etwas älterer unglaublich sympathischer Herr, über den es mal eine Dokumentation gab, die ich gesehen habe im Fernsehen. Der sagt so was ganz Schönes über die Stille, und zwar, dass es eigentlich keine Stille mehr gibt, weil es gibt immer überall Geräusche, so wenn man jetzt an Städte und so weiter denkt. Und das wäre sehr schlimm oder sehr schade, dass es keine Stille gibt, weil Musik ist eigentlich Stille. Und genau das ist der Moment, wo eben dann erstmal eine 5 Sekunden Stille kommt. Pas de silence, ça n'existe plus. Et ça, c'est très mauvais pour la musique et pour les musiciens. Très, très mauvais. Parce que la musique, c'est le silence. Das zweite Stück, was wir hören, ist jetzt schon fast ganz am Ende von der ganzen Mix-Compilation. Das ist von Lucas A. und heißt Once Upon. Zudem gibt es zu sagen, das ist mal abgesehen davon, dass ich den Track auch wahnsinnig gern mag, war der in meinem Set unter einem anderen Namen. Ich hatte mir den irgendwann mal aufgeschrieben, wie ich mir oft irgendwelche Stücke aufschreibe, wenn ich das höre bei dem anderen DJ, und hatte das dann auf so einer Liste. Bis sich irgendwann mir aufgefallen ist, dass ich das schon in meinem Set habe und mir das deshalb aufgeschrieben hatte, weil ich es irgendwie so gut fand, damit ich es mal wieder spiele. Und dann habe ich es immer öfter gespielt und ist auch somit auf der Compilation gelandet. Ich habe dann irgendwann auch über Kollegen herausgefunden, von wem das war. Und das ist jetzt eben von Lucas A. und heißt Once Upon. das erste Stück, was wir hören, das ist von meinem Kollegen Nu und das heißt Manoto. Das ist gleich das zweite Stück von der ersten CD, also ist relativ so der erste richtige Track eigentlich von der Compilation und immer noch eins meiner absoluten Favoriten seit fast einem Jahr, seitdem ich das zum ersten Mal gehört habe. Das war am 1. Januar 2012. Viel Spaß damit! Vor einem Jahr ungefähr habe ich einfach mal mit Damien zusammengespielt und da hat er mich dann einfach ganz überraschenderweise gefragt, ob ich nicht die neue Get Lost Compilation machen will. Ich habe sofort zugesagt, weil wir hatten eigentlich schon mal nochmal ein Jahr vorher irgendwie mal drüber gesprochen, so dass ich mal was auf seinem Label mache und dann kam aber mein Album jetzt quasi auf Down Sunset. Und ich hatte jetzt auch nicht wirklich irgendwie eine Idee gehabt für ein neues Album und so eine Mix-Compilation zu machen. Es war dann eigentlich genau, das hat irgendwie genau gepasst, so für das, was ich auch, wozu ich auch Lust hatte. Und so kam das. Thank you. Hallo, ihr hört die Sunday Eve Show mit einem Rogue Spezial. Viel Spaß. Electronic und ich veröffentliche auf meinem Lieblingsnetlabel Rock immer die Musik, die sich irgendwie anders anfühlt. Also nicht meine sonst so Dancefloor-orientierte Körpermusik, sondern sozusagen eine Seelenmusik, die einfach immer so aus meinem Kopf geflutscht kommt und für die Hörgewohnheiten des einen oder anderen vielleicht recht speziell wirken könnte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Track N'Ashi von meinem Album Windspiel. Der war vor vielen Jahren zufällig entstanden. Musiker kennen das vielleicht, wenn man mal die Schnauze so richtig voll hat. Setzt man sich ans Piano oder an die Gitarre und vermurkst einfach die schrägsten Töne miteinander. Und auf diese Art hatte ich damals so ein richtiges Kopfchaos verarbeitet und ja, dazu hatte ich ein E-Piano verschraubt und übel missbraucht und Gitarrenseiten mit einer Säge traktiert und Beats zusammengeschustert und gleich wieder zerhäckselt und das Ergebnis war jedenfalls ein totales Trip-Hop-Experiment, das ich später für mein Album Windspiel nochmal in einer ähnlichen Situation neu interpretiert habe. Und das hören wir jetzt. Also ich bin der Christian alias Tent, bin einer von den zwei Gründervätern. Bei brock.de geht es in erster Linie um elektronische Musik. Ja, hier ist der Heiko, der sogenannte zweite Gründervater. Dieses fast schon, wie alt ist unser Baby eigentlich jetzt? 2004. Wahnsinn. Wir haben damals angefangen, einfach Musik aus dem Umkreis, aus dem Bekanntenkreis zu veröffentlichen. Und das Ganze hat sich dann quasi verselbstständigt. Und nun ist es richtig Arbeit. Ja, also hier ist der Thomas, hallo. Ich bin so mehr oder weniger für das Artwork zuständig. Ich kümmere mich halt so um die Sachen, dass da halt immer frische Designs zur Musik gemacht werden und ja, das ist meine Aufgabe. Ich bin der Dirk, alias DML und ich bin nur ein ganz kleines Licht, weil ich bin nur Künstler. Komme aus Rumänien und ich bin Student an der Bauhaus-Universität Weimar. Ich habe das Stück Dead Souls ausgewählt. Mit Dead Souls wollte ich etwas mit weniger Melodien als bei meinen normalen Sachen schaffen. Ich begann damit auf einem Autobahnparkplatz der A71 an einem kalten, verregneten Nachmittag, um zu warten, bis der Stau vorbei ist. Ich stand dort für 3 Stunden, weswegen es vielleicht ein wenig aggressiv klingt. Ich hoffe, ihr mögt es. Danke fürs Einschalten. Wie kam es zum Namen Poke und was bedeutet er? Das lag an einer langen Autofahrt, die Heiko und ich mal gemacht haben, wo wir dann überlegt haben, wie könnte denn das Label heißen. Dazu muss man sagen, wir hatten mal so vor einer ganz langer Zeit so eine Party-Posse, wo wir halt einfach viele Veranstaltungen zusammen gemacht haben und mit ganz vielen Leuten und Deko und alles, was dazugehört. Die hatte den Namen Oder auf Brot und seitdem dieser Name entsteht oder entstanden ist, eigentlich auch alles, was irgendwie damit entfernt zu tun hatte, irgendwie mit Brot in Verbindung gesetzt worden. Und dann dachten wir, es müsste eigentlich auch etwas mit Brot zu tun haben. Und dann haben wir ganz lange überlegt, ich weiß nicht, 4 oder 5 Stunden im Auto, oder Heiko? So in etwa. Ja, und dann hatten wir die skurrilsten Ideen. Wir sind dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es dann letztendlich war, dann auf Brotik Elektronik oder so ähnlich gekommen. Haben aber gesagt, das ist eine URL, die kein Mensch sich merken kann und geschweige denn korrekt eingeben kann. Und dann haben wir einfach den Anfang und das Ende davon genommen. Und dann sind wir bei Brock gelandet. Das ist wirklich frei erfunden. Würde mich doch mal brennend interessieren, warum ihr denn entschieden habt, ein Netlabel auf Non-Profit-Basis zu gründen. Also ich fand es nur gut, weil es Heiko vorgeschlagen hat. Ja, das war, glaube ich, damals das Einfachste zu sagen, jetzt hier starten wir mal los, weil, was braucht's viel? Wir haben ja damals angefangen mit einer CD, das war schon aufwendig, oder? Das war richtig aufwendig, ja. Und dann ging es eigentlich weiter mit den MP3-Releases. Ich habe damals schon, das war so die Beginnzeit 2004 oder ich habe da Anfang 2000 schon immer in diversen Netlabels reingehört, mich dort umgehört, Netlabel-Mixe, was es so gab. Und da habe ich mir so gedacht, das können wir doch auch machen. Da gibt es doch Leute, die was machen, die wir kennen und da kann man doch irgendwie reinrutschen in diese Szene. Das war ja eh die Hochphase von Netzlabel damals, oder? Gerade so 2003, 2004, so Sinner und so. Genau, da gab es eigentlich auch noch, glaube ich, eine richtige Szene, aber das gibt es ja eigentlich schon seit ein paar Jahren eigentlich nicht mehr so in der Form, kann man eigentlich, glaube ich, so sagen. Dass sich die Leute auch untereinander irgendwie alle kennen und alle irgendwie auch miteinander was machen und so weiter. Ich meine, die Kontakte von damals sind ja eigentlich immer noch relativ aktiv, aber ansonsten... Weiß nicht, von damals ist ja auch nicht mehr sonderlich viel übrig geblieben. Gibt keinen Finder mehr, kein One Bit Wonder oder wie sie halt alle heißen, Stadtgrün und so weiter. Die mal alle so ein bisschen Lego-Ego oder was weiß ich. Schon interessant. Aber wir halten dran fest. Ich denke mal, man kann bestätigen, dass wir zumindest eines der bekanntesten sind und eins, was zumindest so mit am längsten jetzt auch durchgehalten hat, was auch, glaube ich, den Switch geschafft hat, in der Reihe von in Anführungsstrichen normalen oder klassischen Labels einfach auch einen Platz zu finden und nicht unbedingt in erster Linie einfach nur als Netlabel wahrgenommen zu werden. Also wir werden genauso von jedem x-beliebigen DJ gespielt, wir werden genauso im Radio gespielt wie jedes andere Label, wir werden genauso lizenziert auf Compilations im Fernsehen oder sonst wo gespielt. Und das ist, denke ich mal, schon etwas, was extrem aufwendig war, erstmal dahin zu kommen. Der jetzige Stand ist, sage ich mal, harte Arbeit, um einfach weiterhin am Ball zu bleiben. Sendling, das ist der erste Track auf meiner Veröffentlichung auf Rogue von letztem Jahr. Heißt so, weil ich viel Recordings gemacht habe. Und Sendling 1 ist eben eins davon und habe ich auf dem Balkon von meiner Wohnung, als ich noch in Sendling gewohnt habe, aufgenommen. Und man hört es im Hintergrund so leicht irgendwie Vogelzwitschern und leichter Regen war da. Hab dann das relativ chillig empfunden und habe dann einen chilligen Dub-Track daraus gebaut. Und ja, das ist das, wie gesagt, das erste Lied auf der EP gewesen. Euch motiviert? Der Stammtisch. Genau. Ja, der Stammtisch und der Druck, der dann da immer aufgebaut wird. Und hast du was? Gibt's was Neues? Das sind immer ganz genau meine Droh-E-Mails. Was würdet ihr in der Musikindustrie ändern, wenn ihr das könntet? Ich denke mal, wir haben da jetzt nicht die große Chance, was zu ändern. Also das will ich nicht sagen. Wir sind ja dabei, was zu ändern, so als ganz kleines Teilchen an dem System, was jetzt 20, 30, 40 Jahre lang funktioniert hat, das doch irgendwie auf eine Schiene zu bringen, in der es ja weiterleben kann. Es funktioniert zwar noch nicht hundertprozentig, das sieht man ja bei uns, die Künstler können von uns nicht leben, aber so wie es bisher funktioniert hat mit GEMA und Labelbossen in dicken Autos, haben wir ja gesehen, das wird es nicht mehr geben. Gebe ich ihm vollkommen recht, das wird es nicht mehr geben und da muss man sich mit abfinden, aber da direkt was groß ändern zu wollen oder glauben ändern zu können, wird auf absehbare Zeit meiner Meinung nach nicht passieren, aber es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, glaube ich, mit dem Netlabel. letztendlich wird es der User selbst richten. Eben. Steht es um eure Pläne in 2013? Ich kündige nichts an, was ich nicht halten kann. Ja, ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass vielleicht wird es ja auch gar nicht released, ich weiß es ja gar nicht. Aber ich werde auf jeden Fall eins fertigstellen und dann kommt alles 2013. Jetzt machen wir erstmal eine schöne Winterpause, genießen Weihnachten. Moment, vor der Winterpause gibt es noch einen Knaller. Genau, was Neues von Max Cavalera. Und was haben wir noch? Ach, alles andere, nee, da reden wir noch gar nicht drüber. Listening to Sunday Eve with Rick Collaire. We'll be right back. Hi, this is Stephen Bowles. I'm with K7 Records in our Brooklyn office. You're listening to the Incredible Sunday Eve Show with Rick Collaire as part of the K7 special. That was one of the songs that really sort of solidified what some of the possibilities were for the label and for some of the things that they were doing. It's a really great song, and it sort of touches on a lot of the things that they do very well. There's a little bit of bossa nova in it. There's a little bit of dub production techniques. It's very sort of jazzy, but of course it's still electronic and has even sort of a hip-hop feel to it, in that it's not specifically dance music. It's not house or anything like that. At the time, it was a very unique combination of styles, and I think it's one of the tracks that people still go back to for Kruder and Dorfmeister and enjoy. So yeah, let's listen to it. K7 as a company, obviously, since we're talking about the anniversary, started 27 years ago in Berlin. It was founded by Horst Weidemüller, who is still the CEO and very much involved in the company. He started that in Berlin, and in fact, the company started as a video production company at first, recording mostly live videos, but also, you know, some produced music video style videos for artists performing in Berlin. And there really was no specific genre to that. The earliest recordings were of people like Nick Cave and the Bad Seeds, of Mudhoney, who we actually just found some of that old footage of and are releasing it because we found out that it's their first show outside of the Pacific Northwest where they're from. Artists like Lydia Lunch and some other really fantastic artists. That included some of the early techno producers and DJs as well, recording their sets, which sort of, that's what sparked Horst's interest in electronic music and led to the X-Mix series, which led to the DJ Kicks series. So that sort of covers K7 as a label, you know, in addition to the videos and the DJ Kicks series and artist releases. They also now, the company is a distributor for other labels. So there's a label called Strut that we own that focuses more on music of interest to record collectors, sort of releases with a historical lean. And then there's quite a few other independent labels who we distribute internationally or in specific areas outside of where they're from. For example, Ghostly International, we distribute them outside of the US. Moshi Moshi, we distribute outside of the UK, that sort of thing. So it kind of covers a lot, huh? There's a label and a label group and a distribution structure. I'd like to say congratulations to 27 years in the music business. Thanks so much. It's something that we're really, really happy about, and we know, especially right now, it's not something that we can take for granted. But that's one of the things that keeps it exciting too. You know, we're all still learning and everything is changing so fast. It keeps everyone engaged and and thinking forward, which is something that that we really try to do all the time. Oh my baby, you were born to bear heavy load. This one is also a DJ Kicks exclusive track from Erlen Doye's DJ Kicks. One of the DJ Kicks that people always come back to and mention as one of their favorites. And I think what really ties it together so well is Erlen's vocals, which are just, they're inimitable. There's no one else who sings like he does. And to hear him in just a little bit more of sort of a dance DJ focus than some of his work with other projects, I think was something that made this release really special as well. This is one of those songs that we could just hear over and over again. Kissing you is nice, but hard. Sit down on your chair. Shut up. What's your role at K7? What I do specifically, the title is Director of Digital Marketing, and that's of course pretty broad because almost everything we do now, it involves digital in some capacity. But the main part of what I do within the US, I manage our publicity campaigns, our press outreach, and just sort of the general PR around our records. And on an international level, I'm involved with sort of the strategy on what we're doing to create tools and content that is going to engage our fans and listeners. I work in K7's New York office, which has been around for about a decade, maybe a little bit less. Of course, we're still based in Berlin, and the head office is in Berlin with more employees. Our US office is a sales and marketing office and a little bit smaller. This is also some of the first new material from the upcoming When Saints Go Machine record. This one is going to be on the album that they're working on for 2013. When Saints Go Machine is a four-piece group from Copenhagen, Denmark, and they just make incredibly beautiful music. And I think Mannequin is one of the ones that just has us all so excited to see what their album's going to sound like. It's a little bit of a dark track. Lyrically, it's very introspective, but it's also just sort of effortlessly beautiful. The singer, Nikolai, has such an incredible voice, and the music that they make is really rich and textured. It's just, we're all kind of on the edge of our seats waiting to see what these guys will do next and waiting to see how the world reacts to it. So this is Mannequin from their as yet untitled forthcoming new record. I guess in 27 years a lot of things changed, and I would like to know how sounds K7 nowadays. That's a really good question, and to be honest, I'm not sure that there is a specific K7 sound. We've always really prided ourselves on sort of exploring the full spectrum of electronic music, whether that is full-on dance music, you know, that you would hear at like at an underground sort of party, or whether that's more introspective, home listening, sort of down-tempo kind of things, or even many of the artists that we deal with right now are almost closer in structure to like to a rock band, but with an electronic influence and still sort of centered on electronic music. So, I mean, obviously electronic music is part of the core of our sound, but outside of that, I mean, I think the main thing for us is that it's people who are doing something a little bit different, people who are challenging your conception of what electronic music is and can be, and all of the artists do that in somewhat of a different way. So I don't really think that there's one unifying factor, especially, you know, with our current artist roster that unites them sonically, other than the electronic music thread and the fact that they're really sort of pushing the boundaries of what electronic music can mean. Track Chemin is actually from the new record that they're working on. It's also one of the free exclusive tracks that we gave away for K727, which again you can grab on k727.com, and will be on one of the vinyl 10 inches for the box set, which will be out at the end of November. But this is the only piece of music that we've heard so far, or at least that's been shared so far, that's been heard on a large level from their upcoming record. If you're not familiar with Brant Bauer Frick, it's helpful a little bit to know some of their backstory and what they do. They're a trio of musicians from Berlin, and their name is the last name of each member in the group, Jan Brauer, Paul Frick, and Daniel Brant. And the music that they make is very much informed by techno and some of their influences from Detroit, Theo Parrish, and folks along that line. But they're also all classically trained musicians and instrumentalists, and a lot of the music that they make is based on their performances on traditional instruments like piano, strings, horn, etc. So the first album they did with us, which is called You Make Me Real, consisted entirely of samples of them playing their own music. And then they actually did a project with a full ensemble where they got a 10-piece ensemble with basically orchestral instrumentation to perform these tracks, but that are arranged and produced in dance music style. It's a really unique project, and this new record sort of sees them building on that and doing a little bit more experimentation, sort of refining their sound and getting it to be something that kind of steps away a little bit, I think, from being such a literal translation of techno music played on classical instruments. Now I think it just sounds like Brent Brouwer Frick, which I think is really wonderful. I think this track's a really exciting indication of the kind of things that they're working on and what people can expect from their new album. This one is great, and Herbert is one of the artists that we're just so proud to have his music in the catalog. There's a great video, which you can find on YouTube, which features him talking about some of the making of this album, which is called Scale. And he's always been a big believer that sometimes the circumstances of the recording or generating the sounds that you make inform the music, even if it's not something that you can necessarily detect with your ears, that sort of putting musicians or recording sounds from particular situations end up carrying over into the overall sound of the music. And you can see from this video, you know, they recorded drums in the back of a car going over 100 miles an hour, or high above in a hot air balloon, or slightly underwater, or things like that. It just sort of goes into his intricate approach for recording music, and also for giving it sort of a life outside of the music and a backstory a little bit. So Scale is an album that came out almost 6 years ago, but still is one of those ones that just sounds fresh every time you hear it, and it's because he's such a talented and original creator of music. So this is Matthew Herbert with Moving Like a Train. Let's talk about the exclusives, because I read about that each DJ Kicks has exclusive tracks, and there will be a box with the best of the exclusives, but I'd like to know from you all about the exclusive series and what comes out the next days or next weeks. Absolutely, yeah. You're right that each DJ Kicks has at least one exclusive track, a new track from the artist that's only available on that mix, although many of the recent ones have had more than one exclusive. This year we put out the second collection of exclusive music from DJ Kicks. The first one we did about a decade ago. The new one that came out this year covers the music since then. So it has Fortet and Hot Chip and some of the other people that I mentioned from the recent ones, Fotech and Apparat, Maya Jane Coles, Digitalism, folks like that. But I think part of what you're talking about also is the collection for our 27th anniversary. And that one has 8 new tracks that were made only for the anniversary box set. Some of them are DJ Kicks artists like Motor City Drum Ensemble, and Apparat did a track for it, but some of them are K7's own artists from our artist roster like Brent Brower Frick and When Saints Go Machine. So outside of the DJ Kicks series, that's a collection of exclusive music that we put together just to show where the label is at right now, some of the artists that we're working with and have worked with recently, and to give our fans something new and exciting to check out. And we gave away all of those songs for free download on the K727 site. In fact, they're still all available there. That was 8 tracks that we put together for the 27th anniversary exclusive collection. Again, you can download all the tracks right now at k727.com. That's k7-27.com. But there is a box set that's going to come out, which features 4 10-inch vinyl singles, which is going to have 2 tracks on each one, 1 on each side. And that's out at the end of November. It's going to be available only on the K7 web shop on November 27th. And what's really cool about that and how it relates to the DJ Kicks again is that it will also have a USB drive with every DJ Kicks on it, and the complete ones, not just the exclusive tracks. So the full DJ Kicks mixes, all the 41 that we've put out so far, will be on a USB drive in that box, along with the vinyl singles and also a set of slip mats and a poster and some other goodies. This is something that it's in a super limited quantity, and it's really just something that we want to do for the fans. So this is sort of outside of our regular release schedule. Again, you know, it's only for the web store and all of that sort of stuff. This is basically a thank you to our most dedicated fans and the people who have been supporters of the label for almost 3 decades. Features one half of Kruder and Dorfmeister. It features Richard Dorfmeister. It's a partnership with another musician named Rupert Huber, and it's music that they make together. They've been part of the K7 family for basically since pretty close to the beginning. Springer is from the last record they put out called No Hassle, and that's a perfect title for the album. Their music is just very stress-free and organic and relaxed and beautiful. Springer, I think, is a good example of what they're capable of as far as staying contemporary. It almost has sort of a Balearic feel to it, but it's still 100% Tosca. And Tosca are in fact working on a new record, which will be out early in 2013 as well. So we're very, very excited about that one. No music from that one to share yet, but we will very soon. So this is Springer from No Hassle. Highlights in 2013? Well, there's two things that I can definitely talk about, and they're sort of going to piggyback on some of the tracks that we're talking about, but there are new records on the way from both Brent Brower Frick and When Saints Go Machine, and those are undoubtedly going to be some of my highlights for 2013. Both of those groups are part of the new artist roster for K7. They've both released a record, and in fact Brent Brower Frick have now released two records on K7, but they're evolving so quickly, and their sort of development from project to project and things that they're working on is so exciting that I really, really can't wait to get those out there. So those are certainly going to be highlights of 2013 for me, and those should both be coming pretty soon. I believe Brent Brower Frick should be coming out in March, and When Saints Go Machine should be around the same time, possibly a little bit later, maybe April or May. You're listening to Sunday Eve with Rick Collaire. Thank you. yourself to me. I'm all around you, can't you see? From pledge allegiance, pledge allegiance to me. Pledge allegiance, pledge to the one and only. I'm with you through the night, turning tables sparkling bright. Submit yourself to me, I'm all around you, can't you see? I'm with you through the night, turning tables sparkling bright. Submit yourself to me, I'm all around you, can't you see? So pledge allegiance, pledge allegiance to me. Pledge allegiance, pledge to the one and only. Just pledge allegiance, pledge allegiance to me. Pledge allegiance, why don't you pledge allegiance? Regular play. You're listening to the Sunday Eve Show with Rick Collaire. Check out our new album, Endangered Species, out now on Wolf and Lamb Records. That was made kind of towards almost the end of the whole project. We wanted to make a dance track for the album, and we really wanted to go with the endangered species theme. So we thought, hey, we've got this great album title. We need to make a track called Endangered Species. Yeah, it kind of came out of that, and it was really natural. It was a quick one. We're messing around with a voice doubler that lowers your voice about an octave and just kind of like having fun with it. And I came up with this kind of like spoken word phrase or whatever. And we were doing, like, I was saying it high, but like recording it in an octave down, and just kind of as a joke at first. And we ended up really liking the sound. It sounds like a... it's a good tranny voice. Yeah, no, we really liked the way it turned out at the end, and we didn't think it sounded too goofy, so we ended up using it. Something that we started, I think, in when we were in Berlin, actually, just a little sketch, and it was kind of a little bit of an 80s kind of pop influence that I don't know if that's what we were going for, but that's what came out. Yeah, I think we usually use the Juno 106 keyboard to do most of our stuff, and with this we actually used some things from a Korg keyboard, so it was like a sound that we really we're not used to, and I think it was finally a chance for us to break out of our comfort zone with certain synthesizers. That's kind of how that came about. And then we've had the sketch done, and then we finished it in Brooklyn in our studio here. I'm not afraid to never had enough. Something I think I started late one night for a couple weeks during the writing process, we got into a really interesting workflow where I would start working on something maybe around 4 in the morning and just kind of go crazy with it and get the idea down and have something done by about 8 a.m. I would go to sleep and Nick lives upstairs from me, so he would come down and grab the computer, take it upstairs, and kind of see what I had done. And then he would work on it until I woke up at about noon or 2 p.m. And then he would come downstairs and then we would work together on it for another like three or 4 hours. And so we had this kind of like 24-hour working cycle going on, which was great, very helpful for us to get things done quickly, but not forcing. There's also a good, good way to collaborate too. You get some time alone working on someone's idea and then you come back together and kind of refine it even more. So I think that it worked out really nicely for us. And I think this track was originally supposed to be about relationships, and then in the end it ended up sounding like a song about addiction. wasn't really the idea, but I like the way it turned out. Listening to Sunday Eve with Rick Collaire. Bananas. Go bananas. Welcome, this is Douglas Creed from the Freude am Tanzen label. You're listening to a Freude am Tanzen special on the Sunday Eve show with Rick Collaire. Looking at me with that patch, not smile. den Track habe ich vor 2 Jahren gemacht mittlerweile. Ich fand es immer lustig, wie so in der ersten Reihe so Leute rumstehen, die ganzen Abende die Arme verschränkt halten, und dachte mir, meine Güte, wozu kommen die Leute denn auf Partys, wenn sie nur zum Nörgeln da sind? Und dachte mir, das muss doch mal jemand in einem Track irgendwie zum Ausdruck bringen. Und habe halt diesen Text geschrieben, den von einem Kumpel einsprechen lassen. Ja, und dann ist halt eben dieser Track draus entstanden, der diesen Sommer dann rausgekommen ist. And I know you hate it when somebody sings on a track. But you know what? I like it when a man sings on a track. I like it when a man sings on a track. I know you hate it, but I just do it. So how you feel about that? Yeah. Mein Name ist Douglas Creed, ich bin seit einigen Jahren in der elektronischen Tanzmusikszene unterwegs, habe ein eigenes Album gemacht, was letztes Jahr auf Freude am Tanzen erschienen ist, das heißt KRL. Wenn ich Maxis veröffentliche, dann sind das eher so House und Techno, Dancefloor, Buden oder wie auch immer. Das Album ist eher zum Anhören und Elektroniker. Bin als DJ unterwegs und habe auch ein Live-Projekt mit einem sehr talentierten Sänger und einem sehr talentierten Perkussionisten, das nennt sich dann Douglas Creed Live, featuring Nagler und Kuss. Ja, und das mache ich den ganzen Tag. I am musically flipping you off right now, just in case you didn't recognize my friend. Ich habe jetzt ein neues Projekt mit dem Maurice aus Polen, der auch auf dem Debütalbum 2-3 Stücke mit mir gemacht hat. Das neue Projekt nennt sich dann Eating Snow. Da kommt jetzt die erste Veröffentlichung auf V-Pitch Control auf dem nächsten Label-Sampler. Und wir sind fleißig am Tracks machen und versuchen gerade ein Album zu stemmen. This music is too cheesy. This snare is too obvious. And that break is too breaky. And that voice is too weak. I just hope he doesn't start singing LOL. But you know what? I like it when a man sings on a track. I like it when a man sings on a track. I know you hate it, but I just do it. So how you feel about that? Gegründet haben das Label der Spatz, Thomas Sperling, und der Sören Bodner, aka Monkey Mafia, und der Gabor Schablitzki, aka Robert Frumme. Und das Ganze ist ja so aus dem Umfeld Casablanca, was so bei uns in Jena so ein alternativer Jugendkulturzentrum-Club ist, entstanden. Ja, und Freude am Tanzen sagt ja eigentlich alles, ne? Wir machen das ja so alle zusammen, ne? Es gibt so diesen festen Stamm von 4-5 Leuten, die das geschäftlich machen, wo ich zum Beispiel gar nicht dazugehöre. Ich bin ja so ein bisschen später dazugekommen. Ich kümmere mich da jetzt so ein bisschen um Öffentlichkeitsarbeit, und wenn neue Musik ins Haus trudelt, dann treffen wir so die Entscheidung zusammen. Also Matthias und Monkey Mafia und Spatz, der das Label geschäftlich hauptsächlich betreut. Das ist immer so eine Aufgabenteilung. Dann haben wir noch jemanden, der einen Plattenladen macht, das Fit Plastics. Dann haben wir die Kride und den Carsten und den Martin, die das Booking machen. Also das ist so eine größere Gruppe, und das ist irgendwie so, jeder hat so sein bisschen was zu tun, und jeder vergisst mal ein bisschen was und jeder macht mal ein bisschen was zu viel, und so ist es halt. Yeah, you really did it, his to you. Wait, scratch. You really did hate this just right now, didn't you? Yeah, you were a member of the party police, huh, Mr. Officer? You are so sophisticated, your legs don't dance no more. Maybe next time you shall start wearing like a plaid suit. Bring a little pen and a notebook to write down your thoughts. Come here, my friend, come here. Have a sip my Cuba Libre. It'll set you free. Cause you need to loosen up, my dear. Yeah. Diabolical ist gerade so das aktuelle Release, was von mir rauskommt. Das ist ein Remix, den ich für Noir Records gemacht habe. Der Künstler, von dem das Original ist, heißt Habischmann. Und ja, finde die Nummer auch ganz nett, deswegen dachte ich, ich zeige sie euch mal. Zwei Labels, würde ich gerne wissen, wie es zum Musik Krause kam und wie weit sich das von Freude am Tanzen unterscheidet. Ich sag mal, Freude am Tanzen ist da eher so, dass, obwohl so richtig glatt poliert ist das Label ja auch nicht. Musik Krause kam dazu, als Wendelin seine eigenen Veröffentlichungen anbrachte, die halt ziemlich holprig waren, also gut holprig natürlich, also holprig im Sinne anders und nicht so zu Freude am Tanzen gepasst haben. Dann wurde dafür das Label Musik Krause von Krause Duo gegründet, was dann halt eher so stilistisch der musikalischen Holprigkeit gewidmet wurde. Diabolical. I know when you come around, will you pick me up? Just to put me right back down. I can't help it, you maybe want it. Was hält dich motiviert? Wenn ich mir immer noch selber Gänsehaut bereiten kann mit meiner Musik. You're bist du ins Musikbusiness eingestiegen? Meine erste Techno-Party habe ich gehabt am 26.06.1993. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13. Da habe ich meinen Vater zum Charity-Rave gefahren. Und ich habe bisher nur so Jugendclub-Erinnerungen gehabt. Und das hieß halt, wenn man sich daneben benimmt, kriegt man ein paar aufs Maul. Und dann stand ich auf dem Rave. Es war alles voller Nebel. Und ich habe beim Tanzen daneben getreten und habe einen jungen Herrn, der auf dem Boden saß, einmal in die Familienjuwelen getreten und dachte, okay, das war's jetzt gewesen, jetzt bist du tot. Und er saß am Boden und hat mir das Peace-Zeichen gegeben. Da wusste ich, okay, Techno ist meine Sache, da sind sie alle relaxed. Dann habe ich angefangen, selber Veranstaltungen zu organisieren und habe 1994 meine erste Party organisiert. Und da hat es angefangen. Dann habe ich irgendwann eine Hip-Hop-Band gehabt, auf der Muna, einem anderen Club in Thüringen, Veranstaltungen organisiert, bin dann irgendwann ins Kassa gegangen, habe Musik selber gemacht. Jo. Und jetzt bin ich erwachsen und rede mir immer noch ein, ich werde eines Tages Rockstar. Warum Jena? Das Schöne ist ja, wenn man dann jedes Wochenende unterwegs ist, wie die meisten von uns das ja mittlerweile sind, wenn man dann Montag bis Donnerstag schön im Wald rumsitzen kann, ohne verführt zu werden, auf irgendwelche Partys zu gehen und die Monotonie der Kleinstadt vor sich hat. Was gonna walk in the sun in the park? It's cold in your dark, but I could be home by then. Not sure when or when. Not sure when. Here comes our number. Things almost our turn. There comes a nicely dead info to burn. Here comes a lady with info to burn. But I could be home by then. Waiting in Line ist von meinem Album KRL mit meinem Freund Ian Simmons zusammen gemacht. Ja, das war eine ganz schöne Erfahrung gewesen. Ich habe ihm die Beats geschickt, der wohnt ja mittlerweile in Irland und so haben wir dann übers Internet den Song zusammen gemacht. Und ist für mich auch so eines der Highlights meines Albums KRL auf Freude am Tanzen. What you say, the trouble with liking you, the trouble with liking you. You need a license to kill. It's like you took the wrong pills or something. But like that always says. Was passiert 2013? Anfang des Jahres gibt es das großartige Metabo-Mann-Album auf Musik Krause. Das ist die eine Hälfte vom Krause-Duo. Dann kommt von Marek aka Marian ein Remix-Album raus. Und dann kommt, ich glaube von mir kommt nochmal eine Maxi auf Freude am Tanzen irgendwann. Ja, da passiert eine Menge nächstes Jahr. What you say? Here comes my number.